Wenn die Herren Sozialdemokraten mir sagen, sie müssten es sich verbitten, dass sie mit den Kommunisten zusammen in einen Topf geworfen würden. Meine Herren, aus eurem Topf sind die kommunistischen Stinkdämpfe herausgekommen. Die Herren müssen eins verstehen, ich denke nicht dran, aller bürgerlicher Manier und bürgerlicher Zaghaftigkeit nur einen Abwehrkampf zu führen. Nein, ich gebe das Signal, auf der ganzen Linie zum Angriff vorzugehen. Meine Maßnahmen, die werden nicht angekränkt werden durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen, die werden nicht angekränkt werden durch irgendeine Bürokratie, sondern hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nicht. Gewiss. Ich werde die staatlichen und die polizeilichen Machtmittel bis zum Äußersten auch dazu benutzen, meine Herren Kommunisten, damit sie nicht hier falsche Schlüsse ziehen. Aber den Todeskampf, mit welchem ich euch die Faust in den Nacken setze, das sind die da unten, die Braunenten und die...